18.30 Uhr, hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen Nachrichten. In der konstituierenden Sitzung des neuen Bundeskabinetts hat Bundeskanzler Brandt heute in Bonn versichert, die zweite von ihm geführte Regierung werde ihre solide Mehrheit im Parlament nicht missbrauchen. Brandt erklärte, vielmehr werde sich das Kabinett bei seiner Arbeit in den kommenden Jahren auf die Erfahrung der ersten Regierung Brandt-Scheel stützen können. Anschließend ernannte der Kanzler nach Angaben des Regierungssprechers von Wichmar Bundesaußenminister Scheel nach Artikel 69 des Grundgesetzes zu seinem Stellvertreter. Außerdem begrüßte er die neuen Minister im Kabinett Friedrichs, Vogel, Mayhofer, Katharina Focke und Bahr sowie den parlamentarischen Staatssekretär Ravens. Gleichzeitig dankte Bahr der ehemaligen Ministerin Frau Strobel und dem früheren Regierungssprecher Ahlers, die ebenfalls an der Sitzung teilnahmen, für ihre Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode. Anschließend ermächtigte das neue Kabinett Bundesminister Bahr formell, den Grundvertrag mit der DDR am 21. Dezember in Ost-Berlin zu unterzeichnen. Wie Regierungssprecher von Wichmar vor der Presse bekannt gab, wurde ferner einstimmig der Entwurf für das zugehörige Ratifizierungsgesetz gebilligt, das noch vor Weihnachten dem Bundesrat zugeleitet werden soll. Wichmar fügte hinzu, nach Auffassung der Bundesregierung bedürfe das Abkommen nicht der Zustimmung der Ländervertretung. Vor der Unterzeichnung wird die Bundesregierung nach den Worten ihres Sprechers der DDR einen Brief zur deutschen Einheit übermitteln. Außerdem verabschiedete das Kabinett den Entwurf eines Gesetzes über den Beitritt der Bundesrepublik zur Charta der Vereinten Nationen, der die Regierung auch zum Antrag auf Aufnahme in die Weltorganisation ermächtigt. Der tschechoslowakische Ministerpräsident Strugal hat Willy Brandt anlässlich seiner Wiederwahl zum Bundeskanzler ein Glückwunschtelegramm übermittelt. Dies meldete die Prager Nachrichtenagentur Chetika. Das nordvietnamesische Politbüromitglied Le Duc Tho ist auf seinem Rückflug nach Hanoi in der sowjetischen Hauptstadt Moskau eingetroffen. Ein Sprecher der nordvietnamesischen Delegation in Paris dementierte unterdessen Meldungen, wonach Le Duc Tho sich vor seiner Abreise aus der französischen Hauptstadt optimistisch über eine Friedensregelung für Vietnam noch vor Weihnachten geäußert haben soll. Der Sprecher erklärte, der Optimismus des Politbüromitglieds habe sich lediglich auf den Kampf des vietnamesischen Volkes gegen die amerikanische Aggression und nicht auf den Stand der Geheimverhandlungen mit den Vereinigten Staaten bezogen. Unterdessen haben der Leiter der amerikanischen Delegation bei der Pariser Vietnamkonferenz Porter und der Chef der nordvietnamesischen Abordnung Thuy ihre Expertengespräche über ein Waffenstillstandsabkommen fortgesetzt. Nähere Einzelheiten sind nicht bekannt. Amerikanische und sowjetische Experten haben in Moskau einen ersten Versuch unternommen, eine Apollo-Kapsel und ein Soyuz-Raumschiff aneinander zu koppeln. Wie aus einem heute veröffentlichten Kommuniqué hervorgeht, wurde der Test mit zwei Modellen in Originalgröße vorgenommen. Neue Versuche sind für das kommende Jahr vorgesehen. Der erste gemeinsame Raumflug soll am 15. Juni 1975 stattfinden. Die drei amerikanischen Astronauten Cernan, Schmidt und Evans, die seit der vergangenen Nacht wieder im Raumschiff Apollo 17 vereint sind, werden in einer knappen Stunde ihre derzeitige Schlafpause beenden. Sie werden noch etwa 30 Stunden den Mond umkreisen, bevor sie in der Nacht zum Sonntag das Triebwerk der Raumkapsel zünden, um eine Rückkehrbahn zur Erde einzuschlagen. Und jetzt Kurzmeldungen.